Doch damit war man im Kurpark von Bad Dürrenberg nicht am Ende. Um herauszufinden, ob nicht noch mehr Gräber aus der Zeit der Schamanin vorhanden waren oder sich weitere mesolithische Relikte fanden, wurden Sondagen durchgeführt. In einem genau festgelegten Koordinatensystem bohrte man Löcher in den Boden, um festzustellen, ob sich dort archäologisch Verheißungsvolles befand. Wir konnten ja nicht den ganzen Kurpark abbaggern, lacht Andreas Siegel. In der Geröllschicht, die vom Grabschacht durchschnitten war, lagen die bereits erwähnten Steinwerkzeuge der Neandertaler. Im Umfeld stieß man auf Siedlungsgruben aus der Bronze- und der Eisenzeit sowie dem Mittelalter. Aber aus dem Mesolithikum fanden wir nichts mehr, sagt Siegel. Die einzigen bisher bekannten Lagerplätze der Zeit rund um Bad Dürrenberg befanden sich je 20 bis 30 Kilometer entfernt, in Halle-Galgenberg und Müchlen-Möckerling. Doch eine Ausnahme in Sachen Mesolithikum gab es dann doch, und die war spektakulär. Bei der Erweiterung der Grabungsfläche entdeckte man westlich des Grabes, und zwar nur gerade einen Meter entfernt, eine weitere Eintiefung, eine flache Grube. Vis-à-vis mit der Schamanin schien ein Hirsch zu liegen. Die Aufregung war groß. Sollte das ihr Schamanentier sein, das Seelendubel, ihr Krafttier? Ausgerechnet ein Hirsch? War das denn nicht Expecto Patronum, der Schutzgeist von Harry Potter? Die Ausgräber, die im August 2019 ihre Arbeit im Kurpark von Bad Dürrenberg aufgenommen hatten, waren dort noch das gesamte Jahr 2020 zugange. Was 1934 an einem einzigen Nachmittag erledigt war, nahm heute mehr als anderthalb Jahre in Anspruch. Dabei hatte die eigentliche Ausgrabung des Grabes noch nicht einmal angefangen.